Clockwork Orange von Anthony Burgess. Da war ich, das heißt Alex, und meine zwei Droogs, also George und Dim, der so hieß, weil er wirklich ziemlich dimmlich war. Alle aufgemotzt nach der letzten Mode. Und wir saßen in der Korova-Milchbar und zerbrachen uns unsere Gullivers, was anfangen mit diesem Abend, einem arschkalten Winterbastard, aber trocken. Die Korova-Milchbar war in Jesto, wo sie Milch Plus ausschenkten. Und ihr, oh meine Brüder, mögt vergessen haben, wie diese Miestos damals waren, wo sich die Dinge so scurry schnell verändern heute und die Leute auch kaum noch Zeitung lesen können. Naja, was sie da ausschenkten, war eben Moloko. Milch plus einem Schuss von noch was drinnen, wogegen es so schnell noch kein Gesetz gab. Syntemax oder Dreamcomb, wovon du 15 Horrorshow-Minuten den großen Bog im Himmel und alle Engel und Heiligen in deinem linken Schuh bewundern konntest, während dir dein Gulliver flash, flash explodierte. Oder du pitchst dir die alte Molokor mit Messern drin, wie meiner einer zu sagen pflegte. Das machte dich scharf und aufgelegt für eine Runde 20 gegen einen und das alte Rein-Raus-Rein-Raus-Spiel. Was soll denn jetzt werden? Out, out, out, out! Out? Wohin? Oh, nur ein bisschen spazieren und widi-widi, was sich ergibt, oh meine kleinen Brüder. Der Tag war ganz anders als die Nacht. Der Tag gehörte den Staris, den Alten. Aber die Nacht gehörte mir, meinen Droogs und den anderen Nazats. Die Nacht gehörte uns. Verzeiht, oh Bruder. Ja, was ist? Ich sehe, ihr habt Bücher unterm Arm, oh Bruder. Ein wahrlich seltenes Vergnügen, heutzutage wen zu sehen, der noch liest, Bruder. So? Ja, ja, wirklich. Und es würde mich im höchsten Grade interessieren, Bruder, wenn du mir erlaubst, nachzusehen, was das für Bücher sind unter deinem Arm. Nichts liebe ich mehr auf dieser Welt als ein gutes, anständiges Buch. Anständig? Anständig wie? Elementare Kristallographie. Ausgezeichnet. Ganz erstklassig. Doch, ha, was ist das hier? Was für ein unflätiges Lovo. Ich erröte beim Anblick dieses Worts. Du enttäuschst mich, Bruder. Du enttäuschst mich wirklich. Aber... Also, das nehme ich wirklich dreckig. Da ist ein Slover, das fängt mit Sch an und eines mit F. Das Wunder der Schneeflocke. Aber da steht ja alles, was er mit ihr gemacht hat. Mit Bildern und so. Mensch, du bist vielleicht ein dreckiger alter Wichser. Das rhomboedrische System. Ein Mann in deinem Alter, Bruder. Aber sie gehören mir nicht. Sie sind Eigentum der öffentlichen Bibliothek. Das ist eine Zerstörungslust. Vandalismus. Du hast eine Lektion verdient, Bruder. Da! Hast du! Wir stopften ihm die Papierschnipsel in den Mund. Ein grindiger Leser von Schmutz und Schund. Wir tollschockten den alten Mann, trampelten auf seiner Brille herum und zogen ihm seine Hosen aus. Dim kriegte sich nicht mehr ein vor Lachen, hüpfte mit dem Regenschirm herum. Du schmutziger Alter, weg du! Lasst ihn fahren dahin, oh meine Brüder. Unsere Taschen waren voll Zaster und unter diesem Gesichtspunkt war es wirklich nicht nötig, irgendeinen alten Weg in einer Seitenstraße zu tollschocken und zuzubieten, wie er in seinem roten, roten Balut schwimmt, während wir die Einnahmen durch drei teilten. Aber, wie man ja so sagt, Geld ist nicht alles. When you, my darling, are gone. Wie Seht ihr das, meine Brüder? Das mag ich nicht. Das halte ich nicht aus. So ein stinkendes, rülpsendes Faultier, egal wie alt es ist. Genau, Alex. Los, schlag mich tot, ihr feigen Bastarde. Ich will sowieso nicht mehr leben in so einer stinkigen Welt. Oh, und was ist an dieser Welt so stinkig? Sie ist stinkig, weil sie die Jungen auf den Alten rumtrampeln lässt, wie ihr es jetzt mit mir macht. Und weil es keinen Anstand und keine Ordnung mehr gibt. Ich habe kein bisschen Angst vor euch, ihr Jüngelchen. Ich bin viel zu besoffen, um die Schmerzen zu fühlen, wenn er mich verprügelt. Und wenn er mich totschlagt, dann tut ihr mir bloß einen Gefallen. Aber macht, was ihr wollt, ihr feigen kleinen Scheißer. Ja! Oh, Vaterland! Ich fort für dich so in diesem großen Krieg. Ja. Standhaft in Not und Tod blieb ich so. Brachte dir den Sieg. Ja. Also scheuerten wir ihm noch ein paar, aber er grölte immer weiter. Dann stellte Georgie ihm ein Bein und er fiel flach auf den Bauch. Und eine Eimerladung Bierkotze schoss an einem Schwall aus ihm raus und über das Pflaster. Das war ekelhaft. Und so gaben wir ihm den Stiefel. Jeder einmal. Und dann war es Blut. Nicht Gesang oder Kotze, was aus seinem schmutzigen alten Rüssel kam. Dann gingen wir weiter unseres Wegs. Es war hinter dem städtischen Kraftwerk, wo wir auf Billy Boy und seine vier Jukes stießen. Nun war es in jenen Tagen so, meine Brüder, dass wir uns meistens zu viert oder zu fünf zusammentaten, denn so viele hatten bequem in einem Auto Platz. Manchmal gingen mehrere Banden gemeinsam und machten kleine Armeen, wenn ein Krieg fällig war. Aber gewöhnlich war es am besten, in diesen kleinen Gruppen herumzustreifen. Billy Boy war ein Kotzbrocken für mich. Ich brauchte nur sein fettes, grinsendes Lied so zu sehen und es kam mir schon hoch. Sie sahen uns im gleichen Moment wie wir sie und eine Weile wurde es ganz still, während wir einander beobachteten. Billy Boy und seine Droops hörten auf mit dem, was sie taten, oder vielmehr tun wollten, denn sie waren gerade dabei, etwas an einer weinenden, jungen Djebutschka zu machen, die sie da hatten. Sie kreischte in einem fort, hatte aber ihre Platties noch an. Und Billy Boy hielt sie an einem Arm und seine Nummer 1, Leo, hielt den anderen. Wahrscheinlich waren sie noch beim einleitenden Teil der Handlung, dem mit den schmutzigen Slovos, bevor sie sich an ein Malinki-Bisschen vom Ultra-Brutalen machten. Als sie uns jetzt kommen sahen, ließen sie diese heulende kleine Titzer laufen, denn wo sie herkam, gab es noch viele andere. Und sie rannte mit ihren dünnen, weißen Beinen durch die Dunkelheit und machte noch immer oh, oh, oh, als sie hinter der nächsten Ecke verschwand. Wir waren 3 von uns gegen 5 von ihnen, wie ich schon sagte. Aber der alte Dim war ein verrückter Draufgänger und so viel wert wie 3 von den anderen. Er hatte eine Horrorshow von einer Fahrradkette 2-mal um seinen Gürtel gewickelt und die machte er jetzt los und schwang sie, dass es nur so zischte. Georgie hatte gute, scharfe Nosches, aber ich verließ mich lieber auf meine feine Starry-Horrorshow-Halsabschneider-Britra, mit der ich zu der Zeit ein echter Künstler war. So dratzten wir im Dunkeln drauf los. Der alte Mond mit Menschen drauf kam gerade über die Dächer und die Sterne stachen runter, als wären sie Messer, die es nicht erwarten konnten, mitzumischen. Mit meiner Britta brachte ich es fertig, einen von Billy Boys Jukes die Platties von oben bis unten aufzuschlitzen. Sehr, sehr sauber und ohne seine schmutzige Haut unter dem Stoff zu ritzen. Dann sluschten wir die Sirenen und wussten, dass die Bullen kamen, die Pushkas schussbereit in den Autofenstern. Diese heulende kleine Djevutschka hatte es ihnen gesagt, ohne Zweifel. Denn nicht weit hinter dem Kraftwerk gab es einen Polizeimelder. Krieg dich bald, keine Angst, ranziger Fettkloß, rief ich. Nächstes Mal sind deine stinkenden Murmeln fällig. Er und seine Drugs rannten schon nach Norden zum Fluss. Alle bis auf Leo, der auf dem Pflaster schnarchte. Und wir liefen in die andere Richtung. Hinter der nächsten Ecke war eine Durchfahrt, dunkel und leer und an beiden Enden offen. Und dort verschnauften wir. Es war wie auf dem Grund einer Schlucht, zwischen 2 enormen Bergen. Das waren die Wohnblocks. Und in den Fenstern von all den Wohnungen konntest du so ein tanzendes, bläuliches Licht sehen. Das war das Fernsehen. An diesem Abend war, was sie eine weltweite Übertragung nannten. Das bedeutete, dass dasselbe Programm von allen Leuten auf der Erde gesehen wurde, die es wollten. Und es waren hauptsächlich die Spießer mittleren Alters und beiderlei Geschlechts. Da würde es jetzt irgendeinen beschissenen Tingeltangel geben und einen schwarzen Schmalzsänger und einen berühmten Blödmann von einem Komiker weg. Und alles wurde von den speziellen Übertragungssatelliten im Weltraum verbreitet, meine Brüder. Wir warteten keuchend und wir konnten sluschen, dass die Sirenen nicht in unsere Richtung kamen. Und so wussten wir, dass uns jetzt nichts mehr passieren konnte. Aber der arme alte Dim blickte zu den Sternen und Planeten auf und hatte den Mund weit offen wie ein Kind, das sowas noch nie gesehen hat. Und er sagte, ich möchte wissen, was auf ihnen ist. Was könnte auf so einem Stern oder Planeten sein? Ich gab ihm einen Rippenstoß und sagte, komm er, glupiger Bastard, der er ist. Denk er nicht so viel. Sicherlich wird es Leben geben wie hier unten. Und die einen werden erstochen und die anderen besorgen das Erstechen. Und nun, mit der Nocci noch Molodoy, lasst uns weiter des Weges ziehen, oh meine Brüder. Ja bitte, wer ist da? Entschuldigen Sie bitte, tut mir echt leid, Sie zu stören, aber mein Freund und ich, wir waren gerade auf einem kleinen Spaziergang und mein Freund wurde plötzlich unwohl und da liegt er jetzt auf der Straße, ist bewusstlos und stöhnt. Hätten Sie wohl die Güte, mich Ihr Telefon benutzen zu lassen, um die Rettung zu rufen? Wir haben kein Telefon, es tut mir leid, aber Sie müssen leider woanders hingehen. Was ist denn los, Liebes? Kann ich dann vielleicht gütigerweise ein Glas Wasser für ihn haben? Er ist ohnmächtig, ja, er scheint nicht so ganz bei Bewusstsein zu sein. Warten Sie! Sag ich doch! Wir hatten uns Faschingsmasken vor den Gulliver gehängt und heulten wie junge Hunde. Was ist hier los? Großer Gott! Wer seid ihr? A real dobry evening für euch und die euren, oh brother and sister! Wie könnt ihr es wagen, ohne Erlaubnis mein Haus zu betreten? Fürchte dich nicht, lebt Furcht dir im Herzen, mein Bruder, so bete, dass du sie damit bannest. Haut sofort ab, sonst schmeiß ich euch raus! Ah, echt Horrorshow! Otschkis, Brille! Genau, Alex. Oh, Brother Dim, wie schmutzig und ultra brutal. Was wollt ihr? Geld? Was zu essen? Ja, da ist die Küche. Oh, Mutter! Na, was hast du noch in deinem Razzodoc? Was ist das? Mein mein Buch. Dein Buch? Du schreibst ein Buch? Schon immer hatte ich the most bizum die Bewunderung für jene, welche Bücher schreiben, Bruder. Und dein Name ist Alexander? Dann heißt du wie ich. Was für ein Coincidence. Uhrwerk Orange. Ein dämlicher Titel. Wer hat je von einem Uhrwerk Orange gehört? Der Versuch, dem Menschen, einem Gewächs, das zu Größe und Süße fähig ist, den Zwang anzutun, nur noch ein süßer Geschmack auf den bärtigen Lippen Gottes zu sein, der Versuch, sage ich, dem Menschen Gesetze und Bedingungen aufzuzwabawingen, die allein einer mechanischen Schöpfung angemessen sind. Dagegen erhebe ich das Schwert meiner Feder. O Freunde, nicht diese Töne. Halunken, Schweine! Mein Lebenswerk! Mein Lebenswerk! Mit dem Papier des Manuskriptes verstopften wir ihnen den Mund. Sie kämpften stumm. Dim schlug Alexander brutal zusammen. Er lag halbtot auf dem Boden. Und seine Frau, Gott sei ihr gnädig, wurde vorbereitet auf das Rein und Raus. Wir lieben das alte Rein-Raus. Aus. Ziehen ohne Spur, wie Ruderer beim Rudern nur. Raus. Raus. Und weißt du erst, wie quer du liegst, raus. Dann ahnst du, raus. Was du dafür raus. Kriegst. Raus. Ja, kleine Alex. Wieder mal zu krank für die Schule heute Morgen, was? Und morgen früh wieder dasselbe, oder? Aber sehr fit und gut drauf in der Nacht, stimmt's? Mr. Dalton, Sir, ich bin überrascht, Sie in einer so verdorbenen Lasterhöhle zu sehen. Verdorben, was? Mir schien es eine harmlose Milchbar zu sein. Aber wie ich höre, kann diese schöne weiße Milch auch als harmlose Verpackung für gewisse Drogen dienen. Ryan Chrome, Valozet und so, stimmt's? Schrecklich, Sir. Drogen, Sir, können jedem Malschick die Kräfte rauben. Alles Gute geht flöten dabei. Sowas fasse ich nicht an. Ich nicht. Naja, wir müssen da wohl unsere Kräfte und Gemeinheiten sparen, um uns die Verbrechen der Nacht erlauben zu können, oder? Du, pass auf. Ich und meine Freunde, wir bauen auf. Wir sind hier, um nach einem Abend mit schöner Musik unseren gesunden Durst zu löschen. Aber du baust ab, stimmt's? Du zerstörst doch was? Der Bruch! Ja, Diebstahl! Mein Slash! Bald auch killen, was? Niemals, Sir. Nie und nimmer. Jedes Leben ist mir echt heilig, Mr. Deltoid. Ehrlich, Sir. Eins kann ich dir sagen. Mein kleiner Alex, das nächste Mal wird es nicht mehr die Besserungsanstalt sein. Beim nächsten Mal kommst du ins Loch. Du hast meine Arbeit ruiniert. Du hast mir die Karriere verpasst. Denk dran, ja? Für dich setze ich mich nicht mehr ein. Oh nein. Ich weiß jetzt, dass du die Inkarnation des Bösen bist. Als Ursünde über unsere Stadt gekommen. Und ich singe laut und klar. Was ist gekommen über euch? Das alte theologische Übel stolziert der Düvel hier durchs Tal, der Wühlwurm in des Lebens Mehl. Und gleich nochmal, was ist gekommen über euch? Also über mich ist niemand gekommen, Sir. Ich bin schon lange aus den Klauen der Bullen. Siehst du, genau das beunruhigt mich. Ein bisschen zu lange. Das ist doch nicht gesund. Das ist doch ungesund. Nach meiner Berechnung bist du jetzt fällig. Und deshalb möchte ich dich warnen, mein kleiner Alex. Lass deinen hübschen jungen Russel aus dem Dreck, ja? Ich habe mich doch klar genug ausgedrückt, oder? Wie ein glasklarer See, Sir. Hä? Klar wie der azurne Hochsommerhimmel. Was gibt's? Wer ist da? Ein Unfall, Madam. Mein Freund ist unter einem Bus geraten. Bitte lassen Sie mich rein. Ich muss einen Krankenwagen rufen. Bitte, bitte. Er liegt im Sterben. Ich kenne eure Tricks, mein Junge. Stinkende kleine Wanzen seid ihr. Kommt nur, um anständigen Leuten Ärger zu machen. Haut ab oder ich rufe die Polizei. Nix mit Telefon heute, Mrs. Habe mir, für mich erfreulich, für Sie abscheulich, die Mühe gemacht, das Telefonkabel durchzuratschen. Mit meinem kleinen Britwa da. Raus hier, mir reicht's. Erst ein Krieg und dann noch ein Krieg mit den ganzen Bomben runter. Da brauche ich nicht auch noch euch. Ich will in Frieden sterben. Stirb gut zu deiner Zeit, alter, granzniger Stinkfisch, du. Ich möchte nur, dass du alles brüderlich mit mir teilst. Ich und meine Drukes haben jede Menge nichts. Einmal in Kidolop of Nitschewo. Ja, ja, kein Job, nix Knete, not one lump thick of dang in der leere Fupp. Du und deinesgleichen, ihr habt die Welt so granznig gemacht, wo wir jetzt irgendwie leben müssen. Und nun zahlst du. Ja, ja, du zahlst. Hast du was falsch gemacht, Little Bruddy? Noch Zeit, gerade noch Zeit, irgendwie die Kurve zu kratzen, Alex. Die Bullen sind schon unterwegs, Alex. Hört ihr den lieblichen Schall? Und dann sah ich, dass er seine Radkette in den Griffeln hatte. Und sie kamen. Und er zog sie mir sauber und wie artistisch über die Glotzis. Ich konnte eben noch rechtzeitig die Deckel zumachen. Dann heulte ich rum und versuchte, mit diesem wahnsinnigen großen Schmerz zu sehen. Dann konnte ich seine bräuschigen, klumpigen Sabuks wegtrampeln sluschen. Er immer noch mit seinem Huhuhuhu, während er den anderen in die Dunkelheit nachkrautete. Und es war nur ungefähr 7 Sekunden danach, dass ich die Bullenkutsche mit einem schmutzigen Gromki-Sirenengeheul ankommen sluschte. Ich heulte auch und torkelte rum und schlug meinen Gulliver-Bomb gegen die Wand der Eingangshalle, denn meine Glotzis waren zu und der Saft strömte über mein Lizu, sehr qualvoll. So tappte ich wie blind in der Halle umher, als die Bullen kamen. Ich konnte sie natürlich nicht sehen, aber ich konnte sie sluschen. Well, wenn das nicht der kleine Alex ist. Und wir haben ihn ganz für uns. Ich hab nichts getan. Meine heimtückischen Freunde waren das. Die haben mich da in was reingezogen, Bruder. Erst diesen alten Stinkfisch ausgenockt und dann mich. Der Schmerz in der Glotze wird mich noch killen. Das ist eine wahre Freude. Solche Privilegien genießen wir selten. Ich bin blind. Boxt euch blutten und kaputten, ihr kranzigen Bastards. Eine Sprache. Boxt euch morden, euch funny, stinking Bratschnis. Wo sind die anderen? Wo sind die stinkenden Verräter? Das hier war ihre Idee, Brüder. Die haben mich echt gezwungen, das zu tun. Ich bin unschuldig. Boxt, schlachte euch. Ah, Schätze, die hat's hinter sich. Ja, ja. Oh, na, Mr. Deltoid. Ja, er muss eine große Enttäuschung für sie sein. Ja. Ja, Alex. Nun ist also passiert. So habe ich es mir vorgestellt. Oh, du mein Gott. Dann kommst du also jetzt aus meinen sanften Bewährungshelferhänden in die harten Pranken des Gesetzes, ja? Ja. Na, das ist also gelaufen. Ich nehme an, dass ich morgen zum Gericht kommen muss, stimmt's? Ich habe das nicht getan, Sir. Bruder, legen Sie ein gutes Wort für mich ein, Sir. Ganz so schlecht bin ich nicht. Die anderen haben mich verführt. Diese Niedertracht und Tücke, Sir. Singt wie ein kleines Vögelein. Lieblich wie eine Nachtigall, wirklich. Ja. Ich werde alles sagen, keine Angst, alles. Ja, ich werde morgen da sein, ja. Wenn Sie ihm eins was Maul hauen wollen, dann lassen Sie sich durch uns nicht stören. Wir halten ihn auch gern fest. Schon wieder eine große Enttäuschung für Sie. Danke, Sir. Herzlichen Dank. Ja. Das war wirklich Horrorshow, Sir. Bekommt den kaputten Glotzi sehr gut, Sir. Wie die Spucke vom bärtigen Typ am Kreuz den krummen und lahmen gut bekam. Alright. Heute Abend kriegt ihr alles von mir. Ein unterschriebenes Geständnis. Ja. Ich drücke mich nicht mehr drum rum, ihr Merzki-Gets. Alles könnt ihr haben, alles. Dratzen und Fillen und Tollzocks und das alte rein raus, jede Menge. Sieht aus, als ob da noch was dazukommt, was? Ist sie tot? Naja, echte Horrorshow. Sehr richtig, eine Horrorshow. Und ich bin gerade erst 14. Schwach sind wir, Schlappertee, rühr dreimal um, dann bist du stark. Wir essen hier die Wassersuppe, die Prüfung, die ist lang und arg. Noch schnell ein Fluch der Sünde Kraft, und was der Teufel uns angebracht, das ist deine Güte uns immer findet. Amen. Schnauze halten, ihr Bastards! Nein, 20573, ich hab dich im Visier! Gleich gibt's eins auf die Rübe, du Dreck! Wach nur! 7749222! Na? Was ist jetzt angesagt, hä? Ist das alte rein und raus aus den Strafanstalten angesagt? Für die meisten von euch natürlich mehr rein als raus. Oder seid ihr bereit, auf das Wort Gottes zu hören und zu begreifen, welche Strafen den reuelosen Sünder in der nächsten Welt und auch in dieser erwarten? Ein Haufen verdammter Idioten seid ihr! Ihr Geburtsrecht für eine Schüssel kalter Gerüche verkaufen! Der Reiz des Diebstahls und der Gewalt, das Verlangen nach einem leichten Leben lohnt sich das, wenn wir Beweise, unleugbare Beweise, das unbestreitbare Zeugnis dafür haben, dass es die Hölle gibt. Ich weiß, meine Freunde, ich weiß es wirklich. Meine Visionen haben es mir gezeigt, dass es einen Ort gibt, dunkler als jedes Gefängnis, heißer als jede Flamme menschlichen Feuers, wo die Seelen solcher reuelosen Sünder wie ihr... Grinst nicht! Ihr sollt nicht lachen! Verdammt nochmal! Wie ihr, sage ich, schreien in nie endender und unerträglicher Qual. Die Nasen voll vom Gestank des Unrats, die Münder gefüllt mit brennendem Kot, die Haut verfault und abgeschält, in ihren kreischenden Gedärmen eine wirbelnde Feuerkugel. Oh ja, ich weiß. Ich weiß. Denke daran. Geht nun. Möge die heilige Dreieinigkeit euch auf allen Wegen beschützen und zum Guten geleiten. Amen. Amen. Diesmal kleiner 66555321, herzlichen Dank. Die Musik, die du ausgesucht hast, war wie immer wunderschön. Geschmack ist eine große Sache, er führt uns zum Schönen. Und Schönheit zusammen mit Wahrheit und Güte ist eine der Eigenschaften Gottes. Musik ist der Himmel, Sir. Für wahr? Jenseits dieser schrecklichen Welt des Bösen. Auch mich verlangt es so sehr nach dem Guten. Das ist die reine Wahrheit, Sir. Die Wahrheit steht in dem heiligen Buche da, kleiner 66555321. Ich bin hocherfreut, dass du es liest. Es gibt da einen Text, über den nachzudenken ich dich ganz besonders bitten möchte. Ich sehe, dass du das Alte Testament mehr als das Neue liest, aber das Neue ist es, in dem das Wort Gottes am meisten funkelt und glänzt. Zu viel Gabariten und Salbadern, Sir. Was meinst du, mein Junge? Ich mag doch das Salbadern, Sir. Hier, hast du Anmerkungen gemacht? Was heißt das da? Seite 368. Yahudis Tollschocks gegeneinander sind eine echte Horrorshow. Sie wischen dann das Rotte-Rotte-Grovi weg, spritzen in ihre Mägde ab und schlotzen alten Vino. Was ist das für eine Blasphemie? Das stand schon drin, als ich es bekam, Sir. Schrecklich, wenn ich es nur verstehen könnte. Ich würde gern gekleidet nach der neuesten römischen Mode dem bärtigen, nackten Typ auf dem ganzen Weg bis zur Kreuzigung jede Menge Tollschocks verpassen. Oh, Fäulnis und Verdorbenheit. Du kriegst sofort ein anderes Exemplar. Wir haben ja genug davon. Sir, ich habe versucht, gut zu sein. Stimmt's, Sir? Ich habe doch mein Bestes getan, Sir, oder? Die ganzen 2 Jahre, die ich jetzt drin bin, Sir. Mach nur so weiter, kleiner 6655321, dann werden dir deine Sünden ganz gewiss vergeben. Aber was sagen Sie zu dieser neuen Sache, Sir, über die jetzt überall geredet wird? Diese irgendwie neue Behandlungsmethode, die einen sofort aus allem rausbringt und sicherstellt, dass man nie wieder reinkommt. Woher hast du das? Wer hat dir das erzählt? Der Wind trägt mir ein Stück Zeitung zu oder 2 Wärter sprechen zufällig darüber. Man nennt sie diese Dingsbumsnamen. Wie heißt sie noch? Methode, Sir. Die Lodovico-Technik, ja. Momentan ist sie allerdings noch im Versuchsstadium. Sie ist sehr einfach, aber sehr drastisch. Aber hier wendet man sie schon an, nicht wahr, Sir? Diese neuen unheimlich weißen Gebäude bei der Südmauer. Wir sahen, wie sie gebaut wurden, als wir unsere Leibesübungen machten. Natürlich, Sir. Man hat sie noch nicht angewendet. Jedenfalls nicht in diesem Gefängnis, 6655321. Der Herr, ich meine natürlich den Herrn Gouverneur. Also er selbst hat diesbezüglich schwere Bedenken. Ich muss gestehen, ich teile diese Bedenken. Die Frage ist, ob diese Art von Technik einen Menschen gut machen kann. Gut sein kommt von innen, 6655321. Gut sein ist eine Entscheidung. Wenn ein Mensch nicht mehr entscheiden kann, hört er auf, ein Mensch zu sein. Was ist mit dem Mann? Steht eingeschlafen, Sir. Er hat kein Bett. Das übliche Problem in diesem Heim, wenn ich so sagen darf. Überbelegung. Ein einheimisches Problem, Sir. Schnauze, wenn der Gouverneur mit dir spricht. Nun, das ist die Stimme des Volkes. Die Lage ist erschreckend. Wie er ganz richtig sagt, ein einheimisches Problem. Gewöhnliche Verbrecher nehmen vorrangig Plätze ein, die wir bald für politische Straftäter brauchen. Nun, Sie kennen die Lösung. Ich habe meine Zweifel, Herr Minister. Der derzeitige Entwicklungsstand dieser Technik rechtfertigt kaum die Verwendung der Strafanstalt hier als... Versuchsanstalt? Aber es gibt ja gewisse Dringlichkeiten, politische Dringlichkeiten, um offen zu sein. Und ich habe unbeschränktes Vertrauen zu Brodsky. Gemeine Verbrecher wie diese widerwärtige Bande hier behandelt man am besten mit einem radikalen Heilverfahren. Wir töten das Kriminelle in ihnen ab, nicht mehr, bis weniger. Die ganze Behandlung dauert nur 1 Jahr. So die Politik der Regierung. Strafe bedeutet ihnen nichts, das sehen Sie ja. Sie genießen ihre sogenannte Strafe. Bei allem Respekt, Sir, möchte ich dennoch Einspruch erheben gegen das, was Sie da gerade gabaritet haben. Ich bin kein gemeiner Verbrecher, Sir. Ich bin auch nicht irgendwie widerwärtig. Vielleicht sind es die anderen, ich nicht. Halt dein Drecksmaul, du! Dies ist der Herr Unterminister. Innenminister. Gut, Sie können mit ihm beginnen. Er ist jung, frech und bösartig. Brodsky wird ihn behandeln. Sie können dabei sein und Brodsky zusehen. Es funktioniert fabelhaft. Keine Angst. Dieser böse junge Ganove wird derartig verändert werden, dass ihn niemand wiedererkennt. Teilen Sie ihm alles Nötige mit, ja? Beschaffen Sie die erforderlichen Dokumente. Er könnte eigentlich sofort beginnen. Wärter, gehen Sie. Klopfen Sie im Vorbeigehen an die Tür des Kaplans und sagen Sie ihm, dass er herkommen soll. Sir! Tja, Junge, du sollst umgestaltet werden. Wie heißt du? 6655321, Sir! Gut. 6655321. Du kommst jetzt zum berühmten Dr. Brodsky. Wir glauben, dass du in wenig mehr als 2 Wochen aus staatlicher Haft entlassen werden kannst. Dann bist du wieder frei, keine Nummer mehr. Eine angenehme Aussicht, was? Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Ich habe hier getan, was ich konnte. Wirklich. Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar. In 14 Tagen oder so das weiß er, ist er wieder frei. Frei wie ein Mai. Käfer und Hai. Frei wie der Schrei. Aus dem Hühnerei. Frei, frei, frei. Frei wie du und Ei. Frei wie ein Mai. Käfer und Hai. Frei wie der Schrei. Aus dem Hühnerei. Frei, frei, fei, fei, fei, frei. Frei wie du und Ei. Guten Morgen, Alex. Morgen allerseits. Was haben Sie mir nach dem Frühstück noch für ein Zeug reingeschoben? Hat das Frühstück dir geschmeckt, Alex? Oh ja, Sir. Eierweiher und Lumpteaks aus Specks und die Olle Molokow. Echt Horrorshow. Aber was war das? Vitamine, mein Junge. Du bist ein bisschen unterernährt. Gefängniskost hat noch keinem besonders gut getan. Aber nun setz dich. Was haben Sie mit mir vor, Sir? Du siehst dir jetzt ein paar Filme an. Und wir haben hier Messgeräte, die deine Reaktionen aufzeichnen. Movies? Wie im Cinema? Wozu sind diese Fetches auf meinen Glotzis? Um sicher zu sein, dass du auch zusiehst. Wenn du nur einmal die Augen schließt, wird hier nichts mehr aufgezeichnet. Ich stehe auf Darin-Movies, Sir. Movies sind echt Horrorshow. Ich mach bestimmt gern wie die Vidi. Naja, im Falle eines Falles... Nun, wir werden sehen. Sehen, das ist das Schlüsselwort. Was spricht er eigentlich für einen Slang? Nazat. Eine Mischung aus Russisch und Englisch. Nazat ist das russische Wort für Teen, ein internationaler Teenager-Jargon. Die beiden wichtigsten politischen Sprachen der Welt reduziert auf einen unpolitischen Jargon. Ich denke, dass wir so weit sind, Dr. Brennan. Ja, Dr. Brodsky. Gut. Licht aus. Los geht's. Eine typische Straßenszene unserer Zeit. Verkommene jugendliche Ganoven schlagen eine alte Frau zusammen. Sieh das Blut, wie es auf die Linse der Kamera spritzt. Hörst du, wie die Knochen brechen? Jetzt Szenenwechsel. Das Mädchen auf dem Bürgersteig ist erst 10. Sie wird von 4 Mann überfallen. Eine brutale Vergewaltigung. Am Ende wird sie wie ein Gegenstand behandelt. In Stücke gerissen. Ein Schuss. Nein! Nein! Nein? Aber sowas liebt ihr doch. Du und deine Generation. Reaktion 8,7. Nicht schlecht. Wieder Szenenwechsel. Ein japanisches Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Folter. Ein Gefangener mit einem scharfen Messer bei lebendigem Leibe ausgeweidet. Jetzt sie. Eine Enthauptung. Ein Schnitt wie ein scharfer Pfiff. Ist der Kopf. Sie. Auch ohne Kopf läuft der Tote noch ein bisschen herum. Seine Nerven reagieren automatisch. Nein! Nein! Nein! Ich muss kotzen! 10,45. Bemerkenswert schnelle Reaktion. Nun gut. Licht, eine Nierenschüssel, eiskaltes Wasser. Alex, du reagierst wie ein ganz normaler Mensch. Gewalt ist ekelhaft und du reagierst mit Ekel. Durch deine Adern fließt eine bestimmte chemische Substanz, patentiert vom verstorbenen Dr. Lodovico. Auch Dr. Lodovico wurde am Ende seiner Tage leider ein Opfer jugendlicher Gewalt. Aber seine Erfindung lebt weiter. Dann war das also nicht irgendwelche Vitamine? Nein, es waren nicht irgendwelche Vitamine. Ich bin geheilt! Lassen Sie mich raus! Ich hab jetzt einen Durchblick! Klar, wie am hellsten Tag! Tollschocks, Kasten, Feen und das Olle rein raus! Das ist ein Scheiß! Ein schöner Scheiß! Ein ganz großer Scheiß! Jetzt hab ich's kapiert! Das reicht! Das reicht! Deine Behandlung hat gerade erst begonnen. Und jetzt sehen wir ein Konzentrationslager der Nazis, in dem selektierte jüdische Subjekte kastriert werden. Ohne Narkose natürlich. Nein! Nein! Nein! Er hat nichts verbrochen! Warum bestrafen Sie ihn? Beethoven! Er gab uns den Himmel und Sie machen ihn zur Hölle! Ich verstehe ihn nicht ganz. Der Soundtrack war Beethoven, das gehört zu der 9. Sinfonie. Tatsächlich. Wenn Musik verstehen wird, dann hast du einen ganz brauchbaren Gefühlsverstärker am Leben. Aber Sie sehen doch sicher, was wir getan haben. Wenn Pavlovs Hunde Futter sahen und dazu eine Glocke hörten, hatten sie vermehrte Speichelfluss. Schließlich lief ihre Speicher schon zusammen, wenn sie nur die Glocke hören. Wenn Sie jetzt die Bilder der Gewalt wegnehmen und ihm nur die Musik lassen, wird er die gleiche Reaktion zeigen. Er wird sich übergeben. Er wird sich jetzt bei Musik immer übergeben müssen. Haben Sie das vorausgesehen? Nein, mir ist das nicht egal. Musik ist ein überflüssiger Luxus wie Marihuana oder billige Süßigkeiten. Nur die Unterdrückung des Gewalttrieres zählt. Ich nehme an, dass er da ist. Nein, er hat von uns eine neue Krankheit bekommen. Musik war mal der Weg in den Himmel, wie er richtig sagte. Jetzt wird sie die Hölle sein. Dr. Brodsky, ich möchte mich von diesem Experiment distanzieren. Ich wäre froh, wenn Sie meinen Namen in Ihrem Bericht nicht erwähnen würden. Sie haben sich da viel zu viel zugemutet. Geht es dir jetzt gut? Hast du in den letzten Tagen unserer Arbeit eine kleine, aber sehr wichtige Veränderung bemerkt? Sie gaben mir keine Injektionen mehr. Richtig. Wir brauchen sie nicht mehr. Du bist für alle Zeiten geimpft. Die Abneigung gegen Gewalt ist biochemisch in dir programmiert. Meine Voraussage war richtig. Auf den Tag, auf die Minute. Mit viel Stolz zeigt die Regierung das Resultat einer modernen Bekehrung. Man hat mir geraten, die Zahl der Verbrecher von der Zahl der Landeskinder abzuziehen. Nun, was soll ich sagen? Es ist nicht viel herausgekommen dabei. Nicht viel herausgekommen? All meine Kraft gehört diesem wunderbaren Land. Ich habe lange überlegt. Das Ergebnis sollt ihr sehen. Lasst es uns sehen! Gebt uns die Stimmen, die uns zustehen. Wir wählen euch wieder, wenn wir sehen. Ja? Wenn wir sehen! Ja? Erfolg! Walli, walli, walli, walli, walli. Wenn das nicht Klein Alex ist. Lange nicht gewiddet, alter Druk. Wie geht's uns denn? Oh nein! Surprise! Surprise! Tim! George! Ich werd nicht mehr. Ist das jetzt ultramodern? Sieht aus wie die Bullenkluft. Ist die Bullenkluft, Alex? Trau deinen alten Glotzis. Nix Tricks. Ein Job für Boys, die ins Jobalter gekommen sind, Alex. Gute Kohle. Aber ihr seid zu jung. Bullen sind viel mehr Stari. Waren jung. Und du auch. Aber jetzt sind wir hier. Krieg mich nicht ein. Vorkenntnisse als Ganoven sind jetzt erwünscht. Zeit ändert sich, alter Tobi. Ex-Ganoven fangen echte Ganoven. Solche wie du. Aber wir müssen für den Staat auch noch ein Wort dazu sagen. Was soll das? So long time. Long time, stimmt. Kann mich nicht zur Horrorshow erinnern an die alte Zeit. Aber nenn mich nicht mehr Tim. Sag Inspektor zu mir. Ja, sag Herr Inspektor zu mir. Auserinnert jetzt. Schön einsam hier. Die Straßen müssen sauber bleiben. Anyways. Ey, komm, ich pack's nicht. Die Old Times sind längst hin und weg. Ich bin bestraft worden für das alles. Ich bin geheilt jetzt. Geheilt? Ja. Hat uns der Oberinspektor vorgelesen. Hat gesagt, gute Methode. Vorgelesen? Immer noch zu dimmlich zum Selberlesen, oh mein Bruder? Sag doch nicht solche Sachen, Alex. Sag solche Sachen nie wieder. Ah! Los! Wehr dich! Kann nicht! Evidetov, ich kann nicht! Ist lange vorbei! Nicht ganz vorbei. Das Gesetz speichert alles ultra lang. Und der lange Arm vom Gesetz gibt dir jetzt eine kleine Zusammenfassung. Da lag ich also, fix und foxy. Und es fing an zu schiffen, echt eisig. Und ich flennte mir eins. Ja? Was ist? Hilfe! Bitte! Die Polizei hat mich zusammengeschlagen und auf der Straße liegen lassen. Bitte! Bitte geben Sie mir irgendwas zu trinken und einen Platz im Trockenen. Komm herein. Wer immer du bist, mein Gott, was hat man mit dir gemacht? Komm herein. Lass dich anschauen. Oh mein Gott. Setz dich. Dich hat man wirklich geschlagen, das kann man sagen. Die Polizei, die kranzendige Scheißpolizei. Alle dieselben. Polizisten und Verbrecher, Terroristen und Freiheitskämpfer, Entführer und Befreier. Gewalt steckt schon im Bauplan dieser Welt. Alle gleich. Hier. Zieh deine zerfetzten Sachen aus und nimm meinen alten Morgenmantel. Ich bin J.P. Alexander, Schriftsteller. Vielleicht hast du schon von mir gehört. Oh Gott. Den Namen kenne ich, Sir. Ich heiße nämlich auch so. Was? Ja, aber du bist es. Wer? Ja, du bist es. Dein Bild war doch heute in allen Zeitungen. Du armes Opfer. Im Gefängnis gequält und dann hinausgejagt, um von der Polizei gequält zu werden. Ich fühle mit dir. Mein armer, armer Junge. Das Schicksal hat dich blutüberströmt zu mir geführt. Wie soll ich Ihnen das danken? Schon gut. Schon gut. Du bist ein Opfer. Ein Opfer. Aber auch eine Waffe. Waffe? Schnall ich jetzt echt nicht. Du hast bestimmt Schlimmes getan, aber diese Strafe hat niemand verdient. Ich habe das noch alles vor mir. Die Nebenkonditionierungen. Musik und Sexualität. Literatur und Kunst. Statt Quellen der Freude jetzt nur Quellen des Schmerzes. Echt wahr, Sir? Ein Mensch, der nicht mehr frei wählen kann, ist kein Mensch mehr. Hat der Pfaffe auch gesagt, Sir? Der Gefängnispfarrer. Wirklich? Hat er das? Ja, natürlich. Er muss es. Er ist ein Christ. Aber einen jungen Menschen in einen Aufziehmechanismus zu verwandeln, darf nicht zum Triumph einer Regierung werden. Sie werden es mit uns allen machen. Seit meine arme Frau mich verlassen hat, habe ich mein Leben dem Kampf gegen das Böse gewidmet. Und diese Regierung will Satan mit Beelzebub austreiben. Nimm nur mein Buch. Ein gutes Beispiel. Ein doppeltes Opfer dieser Welt. Das Manuskript zerfetzt von brutalen Verbrechern. Das fertige Buch nach seinem Erscheinen von der Regierung verboten. Wie hieß das Buch? Das heißt noch immer Uhrwerk Orange. Der Mensch ist eine Frucht. Ein Geschöpf aus Saft und Farbe und Geruch, aber sie wollen uns allen das Mark herausreißen und einen Mechanismus einpflanzen. Aber du, armes Opfer, du sollst gegen sie Zeuge sein. Ihre Frau, Sir, hat sie verlassen? Ja, sie hat mich verlassen. Sie starb. Sie wurde vergewaltigt und zusammengeschlagen. Der Schock war zu viel für sie. Es war hier im Haus, in diesem Zimmer. Ich habe mich zwingen müssen, hier weiterzuleben. Aber ich glaube, sie hat es gewollt, dass ich hier bleibe. Wo der Duft der Erinnerung an sie noch wie ein Hauch vorhanden ist. Ja. Schlaf nur. Armer Junge. Aufwachte, konnte ich Musik sluschen, die wie aus der Wand zu kommen schien. Und sie war es, die mich aus meinem bisschen Schlaf gerissen hatte. Es war eine Sinfonie, die ich ganz gut kannte, aber seit Jahren nicht gesluscht hatte. Ein sehr gromkiges und heftiges Stück, besonders im ersten Satz, der gerade gespielt wurde. Ich sluschte 5 oder 10 Sekunden lang, wie erfreut und interessiert. Aber dann kam es alles über mich. Die Schmerzen im Pullover und die Übelkeit. Und ich fing an zu ächzen und drückte mit den Händen auf meinen Bauch. Und dann kroch ich, der Musik so geliebt hatte, wie ein verendendes Tier vom Bett und stöhnte. Oh, oh, oh. Und dann schlug ich gegen die Wand und kreischte, aufhören, aufhören, stellt es ab. Aber die Musik hörte nicht auf und schien noch lauter zu werden. So ballerte ich gegen die Wand, bis meine Knöchel ganz rotes Krovi und zerrissene Haut waren, kreischend und kreischend. Aber die Musik hörte nicht auf. Dann dachte ich, in einem anderen Zimmer wäre es vielleicht nicht so schlimm. Und ich wankte aus diesem Malinki-Schlafzimmer und zuerst zur Wohnungstür. Aber die war von außen abgeschlossen und ich konnte nicht raus. Und die ganze Zeit wurde die Musik grompkiger, wie wenn alles eine absichtliche Folter wäre, oh meine Brüder. Also steckte ich meine kleinen Finger ganz tief in die Ohren. Aber die Posaunen und die Kesselpauken krachten grompkig genug durch. Dann kreischte und heulte ich wieder, dass sie aufhören sollen, und hämmerte wie Bizumni gegen die Wände. Aber es machte keinen Unterschied, nicht ein bisschen. Oh, oh, oh, was soll ich tun, winselte ich. Oh, Bock im Himmel, hilf mir! Ich wanderte in Schmerzen und Übelkeit wie verzweifelt durch die ganze Wohnung, um irgendwie dieser Musik zu entkommen. Und ich würgte und würgte, bis meine Kischkas wie in Krämpfen schmerzten. Und dann sah ich zwischen diesen Bücherstapeln und Papieren und all dem Scheiß, der auf dem Tisch im Wohnzimmer war, was ich zu tun hatte und was ich hatte tun wollen, bis die als Bullen verkleideten Tim und George mich daran gehindert hatten. Und das war, endlich Schluss zu machen, den Löffel wegzuschmeißen und für immer in die Grütze zu gehen, raus aus dieser bösen und grausamen Welt. Was ich sah, war das Logo Tod auf der Titelseite eines Pamphlets oder was, obwohl es eigentlich Tod der Regierung hieß. Und wie, wenn es Schicksal wäre, war da noch eine andere Maninki-Broschüre und vorn drauf war ein offenes Fenster und darunter stand: frische Luft herein, frische Ideen, eine neue Art zu leben. Und so wusste ich, dass es war, wie wenn das Schicksal mir sagte, ich solle mit all dem Scheiß Schluss machen und aus dem Fenster springen. Einen Augenblick von Schmerz vielleicht und dann nur noch schlafen, für immer und immer und immer. Die Musik donnerte noch immer durch die Wände, alles Blech und Pauken und die Streicher hoch darüber. Das Fenster in dem Zimmer, wo ich gelegen hatte, war offen. Ich wankte hin und sah, dass es ein gutes Stück zu den Autos und Bussen und den Passanten unter mir war. Ich schrie in die Welt hinaus: lebt wohl, möge Bock euch ein ruiniertes Leben vergeben. Dann kletterte ich auf die Fensterbank, hinter mir die brüllende und schmetternde Musik. Und ich schloss meine Glossies und fühlte den kalten Wind in meinem Lizzo und dann sprang ich. Hat wieder während meinem Gulliver rumgemacht? Es dauert nicht lange. Ich zeig dir ein paar Bilder und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Alles klar? Righty, right. Vogelnest voll Ex. Echt Horrorshow. Und was würdest du gern damit tun? Zersmashen. Alle nehmen und an die Wand ballern und Widi-Widi machen wieder Dreck. Echt Horrorshow zersmasht. Sehr gut. Nächstes? Ein borschig großer Vogel, wie so ein... Pfau. Solche kennst du doch. Schau dir sein herrliches Pfauenrad an. Dem würde ich... Ja? Ja. Alle seine Federn aus dem Schwanz holen und sluschen, wie er Zeta und Mordio quiekt, weil er so großkotzig ist. Sehr, sehr gut. Und dieses hübsche junge Mädchen? Der verpasse ich das Alte rein raus. Aber echt ultra brutalo. Und dieses Bild von den Straßenschlachten im East End? Mit meinem Stiefel in einen in die Lied zu ballern und au, zuwiegen, wie das rote, rote Balut raussprotzelt. Sehr, sehr schön. Dir geht's viel besser. Das war's vielleicht. Vielleicht war ich echt nicht mehr so jung. Ich. Nicht so jung wie früher. In meinem Alter hat Wolfgang Amadeus Konzertos und Symphonien geschrieben und Opern und so Scheiß. Nein, kein Scheiß. Eben echt gute Musik. Felix Mendelssohn auch. Und Benny Britten. Und was hab ich bis jetzt gecheckt? Ich hatte diese Vision. Euer ergebener Erzähler kam nach Hause von der Arbeit. Und da war da diese Pizza und begrüßt ihn so wie liebevoll. Und es war angenehm warm und das Abendessen stand in der Küche. Und ich checkte, im Nebenzimmer lag, ga ga ga, mein kleiner Sohn. Und ich spürte eine bolschige Leere in meinem Plotti und da schnallte ich, was los war mit mir. Alex war erwachsen geworden. Das war's. Jungsein hört auf. Aber Jungsein, das ist auf so eine Art wie ein Tier sein. Nein, nein. mehr wie eins von diesen Marinki-Spielzeugdingern zum Aufziehen, die man auf der Straße verhökert, mit so einer Feder drin und Schlüssel hinten drin. Und du ziehst es knirsch knirsch auf und da galoppelt es straight davon und boing straight wo hinein. Boing, boing, boing, boing. Und schnallt überhaupt nicht, was es da macht. So ist Jungsein. Und das Krasten und Tollschocken und das Ultrabrutale, das ist wohl auch Jungsein. Und ich sehe die Zukunft und ich sehe meinen Sohn, der macht exactly die gleichen Fehler wie ich, bloß weil er eben auch jung sein wird. Und ich werde es ihm erklären, aber er wird es noch nicht verstehen können oder wollen und den ganzen Scheiß machen wie ich und kann ihn nicht aufhalten. Und so wird das weiterzotteln bis zum Ende der alten Erde. Aber erstmal die eine oder andere Djevotschka finden, die die Mutter macht für meinen Sohn. Muss morgen gleich anfangen, mich umzuschauen. Neues Kapitel fängt jetzt an. Aber wo ich jetzt hinzottle, da könnt ihr nicht hingehen. Und die Warning-Welt dreht sich und dreht sich und ist wie so ein saftiges Obst, eine Orange in den gigantischen Griffeln vom alten Bock persönlich. Und die Sterne sind da und die alte Luna da oben und euer alter Druk Alex down here ganz solo am Erwachsenwerden. Eine granznig wunderbare Welt, Brüder und Schwestern. Und so ein Lebewohl von eurem kleinen Druk und allen anderen in dieser Story. Einen granznigen Maulfurz. Und sie können mich kreuzweise. Aber ihr, oh meine Brüder, denkt doch manchmal an euren kleinen Alex von früher. Amen. Und all der Scheiß. Uhrwerk Orange, Clockwork Orange von Anthony Burgess. Nach der Bühnenfassung der Royal Shakespeare Company. Deutsch von Bruno Max. Hörspieleinrichtung Wolfgang Rindfleisch. Dramaturgie Susanne Zwiener. Musik Deutsch. Es spielten Alex Martin Olberts, George Thomas Rudnick, Dim Peter W. Bachmann, Schriftsteller Alexander Winfried Glatzeder, seine Frau Ellen Hellwig, Bewährungshelfer Deltoit Wolf-Dieter Link, Kaplan Götz Schulte, Brodsky Frank Sickel, Dr. Branham Maria Alexander, sowie Thomas Neumann, Wolfgang Winkler, Marilu Pullmann, Hartmut Lange, Paul Dolfneis, Walter Niklaus, Dieter Bellmann und Bert Franzke. Schnitt Steffen Brosig, Ton Holger König, Regieassistenz Andreas Meinetzberg.